Stehst du in dieser Endzeit? Stehst du auf der Seite der maroden Welt und genießt den morschen, schnöden Luxus? Oder stehst du auf unserer Seite, auf der Seite der Krieger mit wachem Geist? Aber du solltest Folgendes wissen und bedenken.